Hier ist Fips Asmussen mit seinem Bühnenprogramm Witze am laufenden Band, erschienen 1973 bei Europa. Wie es den Gonokokken geht und weiteres, lasse ich euch jetzt von den Quassenfilu von der Wasserkante erzählen. Viel Spaß dabei, wünscht euch euer Kultwink. Und wenn wir mal nach Hamburg kommen, dann reden wir was wie du. Wir köpt uns einfach auf dein Pen an der Eck von der Dovidstraße. Hurray, hurray, hurray, hurray, hurray, hurray. Wir köpt uns einfach auf dein Pen an der Eck von der Dovidstraße. Hurray, hurray. Ich möchte mich kurz vorstellen, ich höre seit 19 Jahren auf den Namen Fips Asmussen. Gehe stramm auf die 20 zu. Früher war ich natürlich einmal jünger, klar. Bin ein waschechter Hamburger Jung von einer sagenhaften Alimentalität. Bin meine Eltern Sonnenschein, habe Abitur, formfernende Füße, eine schöne Wohnung, einen schlechten Charakter. Bin kein Sexmuffel, nehme nie die von gestern und lebe nach dem Motto, wer nicht liebt, Wein, Weib und andere Frauen, dem soll man den Christbaum um die Ohren hauen. Ich habe auch kürzlich geheiratet. Ich wollte nicht, aber die Kinder waren dafür. Bekannt geworden bin ich durch meine Sprüche. Zum Beispiel, wenn einer aus dem D-Zug speit, was man ihm keineswegs verzeiht, und wird vorübergehend blind, so herrschte starker Gegenwind. Oder wenn einer eine Maid vertrimmt und ihr dabei die Unschuld nimmt, und wirft sie nachher auf den Dunk, das nennt man Vergewaltigung. Ihr fühlt langsam, womit ich berühmt geworden bin, nicht? Oder ein Mädchen ging mal Pilze pflücken und muss sich dabei oftmals bücken. Jetzt Stilze, scheiß Pilze. Oder über einen grünen Anger ging Luise Böhm. Sie war im sechsten Monat schwanger und wusste nicht von wem, unangenehm. Oder der Eber, der ist missgestimmt, weil seine Kinder Ferkel sind. Nicht nur die Frau, die Sau alleine, auch die Verwandtschaft, alle Schweine. Ja, ihr merkt es ganz deutlich, ihr spürt es, ich mache in leichter Muse und zur leichten Muse. Seien wir ehrlich, gehören Frauen. Und wenn ich hier in die Runde gucke, muss ich sagen, also von Donnerwetter, verdammt schöne Frauen, wenn man bedenkt, mit was man sich zu Hause behelfen muss. Ich stehe nach wie vor auf Frauen, obwohl es gar nicht modern ist. Aber ich kann mit Männern nicht warm werden, das ist eigenartig. Was? Da kommt Daddy nach Hause und sagt zu seinem Söhnchen, Sonny Boy, traurig schaust du aus. Was ist passiert? Hast du einen Kadeljack kaputt gefahren? Nein, Daddy. Na sag, du siehst traurig aus, was hast du? Kannst du es sagen? Daddy hat viel Geld, Daddy kauft einen neuen Kadeljack. Nein, Daddy, das ist es nicht. Na komm raus, Sonny Boy, mit der Sprache, was ist los? Hast du das Empire State Building angesägt? Sagt er, nein, Daddy, das ist es. Kannst du es sagen? Daddy hat viel Geld, Daddy baut größer, schöner, neuer, Kannst du es sagen? Nein, Daddy, das ist es nicht. Na komm raus, Sonny Boy, was ist es, was bedrückt dich? Daddy, ich bin homosexuell. Na das macht doch nichts, Daddy hat viel Geld, Daddy kauft die Wiener Sängerknaben. Oder, pass auf, Ozean, nicht? Passagierschiff. Geht unter, kurz vorm Untergehen, sagt der Captain auf Deck, so hören Sie mal zu hier, Kinder und Frauen links raus, Männer rechts, da bleibt einer in der Mitte stehen und sagt, und ich soll wohl sterben, Herr Kapitän. Nein, nein, Freunde. Ich sage immer, Hauptsache es schlägt ein warmes Herz in der Hose, weißt, dann kann nichts passieren. Nein, es ist wirklich wahr. Oder, da steht so ein Süßer, so ein richtiger Klaus Bärbel. Steht an der Verkehrsampel und sagt, Herr Wachmeister, darf ich einmal bei Orange? Sagt er, nein. Bitte, bitte, Wachmeisterchen, einmal bei Orange. Und dann sagt er gleich, komm Waldmeister und dann hopp, hopp, hopp. Pass mal auf, ihr könnt euch vorstellen, zu einem Baugerüst gehören ja Maurer, nicht? Und jeden Morgen geht an diesem Baugerüst ein Schwuler vorbei. Und jeden Morgen rufen die Maurer runter, blöder Schwuler, blöde. Und jeden Morgen ruft der Schwuler auf, blöde Maurer, blöde Maurer. Und eines Morgens geht hinter dem Schwulen eine dufte Blondine, ein Rasseweib. Oh, war das ein Typ. Die Maurer ließen vor Begeisterung ihr Arbeitszeug fallen und riefen auf, hallo, dufte Blondine. Da denkt der Schwule erst gemeint drauf auf, hallo, Architekten, Architekten. Nein, Freunde, da kann man doch nur sagen, des Mittags lasst die Arbeit ruhen und freut euch auf den Afternoon. Ja, Plattdeutsch müsste man können, was? Nein, es ist ja so, Freunde, Frauen sind nichts Besonderes, aber sie sind, wie gesagt, das beste andere Geschlecht, was wir Männer kennen. Daran führt kein Weg vorbei. Und man soll dicke Frauen heiraten. Wieso? Tja, im Winter hat man es warm, im Sommer hat man Schatten. Freunde, es gibt auch Frauen, die sind so dünn, wenn die Himbeersaft trinken, sehen die aus wie ein Fieberthermometer. Gibt es. Aber Ladies und Muttis, was wäre die Welt ohne Männer? Wie ein Apfel ohne Wurm. Und die drei schönsten Dinge im Leben, das wissen wir, sind Essen und Trinken. Und schauen Sie beim Thema Nummer eins. Bei der Liebe. Wie heißt es im Fernsehen immer so schön? Sieben Dinge braucht der Mann. Sex und Saufen. Nicht? Und Beate Uhse, ihr kennt Beate Uhse, diese nordische Freudenamsel. Diese große Klara aus dem Norden, die hat jetzt festgestellt, dass eine Frau mit 19 Jahren weitaus bessere Heiratschancen hat als eine Frau mit 19 Kindern. Die Frau ist doch doll. Und sie erwähnte kürzlich, Frauen leben zum Beispiel länger als ihre Männer. Vor allem die Witwen. Das finde ich enorm. Und die unterscheidet zum Beispiel zwischen glücklichen Ehen und normalen Ehen. So weit sind wir schon. In der glücklichen sagt sie, Schätzchen, weißt du, was unser Bett und unser Bankkonto gemeinsam haben? Nee, was denn? Ich habe heute beide sauber überzogen. Nicht? Und in der normalen Ehe, da sagt sie, Frau Müller von nebenan, die hat schon wieder neues Auto, Nerzmantel, Geschirrspülmaschine, Waschvollautomat, was hab ich? Sagt er, du hast vier Kinder. Ja, die habe ich, aber wenn es an dir gegangen wäre, hätte ich nicht mal die. Nicht? Das ist die normale Ehe. Wir können ganz beruhigt über das Heiraten sprechen, obwohl mir mal so ein Junggeselle sagte, wenn ich ein Glas Milch trinken will, brauche ich nicht gleich eine ganze Kuh zu kaufen, hat er doch recht. Heiraten ist eine wunderbare Sache, es darf nur nicht zur Gewohnheit werden. Wie die eine zur anderen sagt, wie war denn deine Hochzeitsnacht? Ach, seid die andere wie immer. Freunde, das Drama Ehe fing doch damals im Paradies schon an, als die Eva den Adam fragte, Adam, liebst du mich? Sag doch, was ein Quatsch, wen denn sonst? Das war noch nicht toll, die hatten noch nicht viel, da war noch nicht viel dran. Die hatten kein Fernsehen, die hatten keine Zeitung. Gucken Sie heute zum Beispiel in die Zeitung, lesen eine Anzeige, junger Mann mit Heiratsabsichten sucht älteren Ehemann, der ihm das wieder ausredet. Oder suche junge, wohlhabende Witwe, über der ich meine Sorgen vergessen kann. Wisst ihr, was eine Witwe ist? Das ist eine Frau, die immer weiß, wo ihr Mann ist. Nein, vor der Ehe kann sie noch so schön sagen, Schätzchen, wirst du mich denn auch noch so lieben, wenn wir es verheiratet sind? Natürlich, du weißt doch, ich hatte immer eine Vorliebe für verheiratete Frauen. Und nach der Hochzeitsnacht sagt sie, denn Schatz, ich muss dir was gestehen, ich leide unter Asthma. Na gut, dass du mir das sagst, aber heute Nacht schon geglaubt, du pfeifst mich aus, du. Und dann vergehen die Jahre, Freunde. Alles wird ein bisschen ruhiger. Du musst auch vorstellen, eines Abends soll es denn wieder sein. Nicht? Und Oma schickt sich dann an, in die Federn zu schlüpfen. Nicht? Und plötzlich sagt sie dann, Opa, ich glaube, ich hab's im Kreuz. Na gut, dass mir das saß. Ich hätte nach einer alten Stelle gesucht. Nicht? Und eines Tages ist es dann wirklich soweit. Dann rennt er aufs Polizeirevier und sagt, Herr Kommissar, ich möchte meine Frau als vermisst melden. Tja, wann haben Sie es bemerkt? Heute Morgen, als Sie der letzte weiße Hemd aus dem Schrank nahm. Haben Sie ein Bild von Ihrer Frau? Habe ich, Herr Kommissar. Der sieht sie dann an und sagt, tja, wollen wir die wirklich noch suchen? Heirat und du lachst dich kaputt. Das ist wirklich wahr. Das ist, muss ich euch erzählen. Pärchen sitzt in der Bundesbahn. Er mit solcher Backe, dem hatten sie gerade einen Weisheitszahn rausoperiert. Sagt er plötzlich, Liebling. Ich halte es nicht mehr aus. Ich muss unbedingt meinen Speisewagen Cognac trinken. Na, sagt sie, geh mal, mein Schatz, du musst ja unwahrscheinliche Schmerzen haben. Na, da geht in den Speisewagen, kippt ein paar, diese Doppelten, diese Siamesischen, ihr kennt die nicht. Plötzlich kommt der Schaffner und sagt, entschuldigen Sie, sind Sie der Herr aus Abteil 14? Ja, das bin ich. Ich muss Ihnen eine ganz traurige Mitteilung machen. Ihre Gattin hat gerade die Waggontür mit der Toilettentür verwechselt, ist rausgefallen. Na, ausgerechnet jetzt, wo ich nicht lachen kann. Oder, pass auf, ein Jung, pass auf, sei doch mal ordentlich ruhig, Mensch. Wenn ihr lachen wollt, geht doch irgendwo anders hin. Das ist so eine ernste Angelegenheit. Müsst ihr euch vorstellen, jung verheiratetes Pärchen gehen zum ersten Mal gemeinsam in ein Schwimmbad. Herrliches Wetter. Sie sonnen sich, sie ahnen sich, plötzlich steht er auf. Das war so ein Typ, wie soll ich ihn schildern, so. Wo steht das Klavier? Ich trage die Noten. Ihr kennt diese Typen. Ein irrer Typ. Rauf auf den 10-Meter-Turm, springt von oben runter, doppelte Schraube, einfache Rittberger, weiche Landung. Kommt wieder raus, schüttelt sich, trocknet sich ab. Sagt sie, das war ja toll, was du gezeigt hast. Das wusste ich gar nicht. Sag, wo hast du es gelernt? Ach, sagt er, diese Kleinigkeiten. Was sollst du, weißt, wir haben aus Liebe geheiratet. Ich war mal Olympiasieger im Turmspringen. Kurze Zeit später steht sie auf. Ganz hagerer, sportlicher Typ. Oh, war die mager. Bei der Auferstehung des Fleisches konnte die liegen bleiben, so mager. Rauf auf einen dieser Startblöcke, rein ins Wasser, 400 Meter Kraul, eine sagenhafte Zeit, schneller als Toni Seiler. Kommt wieder raus, schüttelt sich, trocknet sich ab. Sagt er, du, das war aber auch toll. Sag, wo hast du denn das gelernt? Ja, sagt sie, ich war mal Nutte in Venedig. Nein, ich sage immer, es gibt auch glückliche Ehen. Es gibt heutzutage noch Ehen, in denen die Männer echte Kavaliere sind. In denen die Männer noch die Tür aufreißen, wenn die Frau mit den Kohlen aus dem Keller kommt. Das gibt es. Es hat sich alles ein wenig geändert heute. Wenn heute ein Mann einer Frau die Autotür aufhält, ist entweder das Auto neu oder die Frau. Es ist wirklich was dran, Freunde. Es ist eben unsere Zeit, unsere verrückte Zeit, sage ich immer. Wir leben in einer verrückten Zeit. Die schönste Zeit ist heute die Mahlzeit. Wenn man heute ein Brot kauft, ist es morgen schon von gestern. Nee? Es gibt heute Leute, die fressen ihre Badetabletten und dann wundern sich, dass sie nicht sauber werden. Ein Bekannter von mir, der ist Maler, der witschert. Der arbeitet heute schon mit Computer. Da kommt oben die Farbe rein, unten kommen die Gelackmeierten raus. Nee, es gibt heute Mütter, die kaufen ihren Kinderwagen auf Raten. Was ist der Erfolg? Das Kind stottert. Muss ich euch erzählen, ich war meinen Bekannten eingeladen, ich komme da rein. Seine Frau war gerade niedergekommen, die hatte was Kleines gekriegt. Ich sagte, das riecht aber verdammt nach angebrannter Milch. Sagt er, was heißt hier angebrannte Milch? Das ist unsere Amme, die liegt mit 40 Grad Fieber im Bett. Unsere verrückte Zeit. Die vornehme Frau von heute lässt sich in Spinat durch Fleurop schicken. Die vornehme Frau von heute sagt, James, hat der Kanarienvogel schon gebadet? Ja, gnädige Frau, können jetzt reingehen. Unsere verrückte Zeit. Ist doch schlimm, da treffen sich zwei Mönche auf einer Party. Sagt der eine, Halleluja, sagt der andere, Hello, Dolly. Das ist unsere verrückte Zeit. Das nimmt doch alles überhand langsam. Die Tierliebe mit Chimek, Professor, Doktor, der übertreibt doch langsam. Der protestiert jetzt schon gegen die Herstellung von Löwensenf. Ich meine, wo kommen wir da hin? Wenn das so weitergeht. Unsere verrückte Zeit, Hamburger Hauptbahnhof, muss ich euch erzählen. Kennt ihr Hamburger Hauptbahnhof? Halb so groß wie der Friedhof von San Francisco, doppelt so tot. Steht einer am Briefkasten, wirft 5 Mark rein, guckt zur Bahnhofsuhr und sagt, verdammt, schon wieder 3 Kilo zugenommen. Das ist unsere hektische Zeit. Ist es nicht fürchterlich? Fürchterlich. So ein anderer rennt da rum mit so einem Bauchladen. Ihr kennt diese Dinger, diese Blechapparate, nicht? Und ruft immer, heiße Würstchen, heiße Würstchen. Heiße Würstchen. Da tippt ihn einer auf die Schulter und sagt, haben Sie Polypen? Nee, nur heiße Würstchen. Das ist unsere verrückte Zeit. So ein anderer, es geht ja alles automatisch heute. Der steht da in der Wandelhalle, da steht da so ein Automat für belegte Brötchen, nicht so. Mark rein, Brötchen raus, Mark rein, Brötchen raus. Mark. 10 Stück hat er raus, sagt sein Nachbar. Menschenkind, haben Sie nicht bald genug? Sagt er, jetzt soll ich aufhören, wo ich gerade eine Glückssträhne habe. Ist das nicht schlimm, Freunde? Man kann Sachen erleben. Es ist ganz... Ne? Unsere hektischen 70er. Sehen Sie, ich bin pechvoll. Ich kaufe mit Anzug mit 2 Hosen, verbrenne mir das Jackett nicht. Andere bohren in der Nase und stoßen auf Öl. Es ist also schlimm, Leute. Das sind die hektischen 70er Jahre. Da kann man doch nur sagen, mach mal Pause, geh ins Zuchthaus. Da kommt einer aufs Postamt und sagt, ich hätte gerne eine Wohlfahrtsmarke zu 30, aber radieren Sie den Preis aus, es soll ein Geschenk sein. Muss ich euch erzählen, ich war bei mir auf dem Postamt, ich komme da rein. Da hatten sie gerade einen umgebettet, also der war am anderen Schalter tätig. Nee, und der stempelte den ganzen Tag Briefe, so ünter, ünter. Ich sag, Meister, ist das nicht langweilig? Ich sag, da kann ich nicht sagen, so, ist ja jeden Tag ein anderes Datum. Kennt ihr, sag mal, kennt ihr den Unterschied zwischen einem Beamten und einem Laubfrosch? Nee. Gibt's keinen, beide sitzen auf dem Hintern und warten auf Mücken, du. Sehen Sie, ich war damals bei der Bundesbahn angestellt. Hat man damals fristlos entlassen. Ich habe da im Hauptbahnhof die Schließfächer als Hotelzimmer Lilliputaner vermietet. Das wollten die nicht. Da sollte damals eine Prüfung machen. Als Lokführer sagt der Prüfer, Kandidat, Sie wollen einen Triebwagen fahren. Was machen Sie, wenn Sie losfahren wollen? Sagt er, werfe ich eine Schaufel Briketts auf. Sagt er, gut, Sie wollen schneller fahren. Was machen Sie? Werfe ich ein Brikett nach. Sagt er, gut, andere Frage. Sie stehen, Sie wollen rückwärts fahren. Was machen Sie? Dreht die Briketts rum. Ist das nicht schlimm? Unsere Zeit. Da sagt der eine, ich habe jetzt einen Igel mit dem Regenwurm gekreuzt, 100 Meter Stacheldraht. Sagt der andere, ist auch gar nicht. Ich habe einen gekannt, der hat einen VW mit der Lokomotive gekreuzt. Das ist solche Beerdigung. Schlimm, nicht? Da sitzen zwei in der Zelle. Sagt der eine, ich habe einen dollen Traum gehabt. Einen dollen Traum gehabt, heute Nacht ging die Zellentür auf. Herrliches Wetter strahlte rein. Ich habe mir ein Fahrrad geschnappt, rausgefahren ins Grüne. Oh, war das schön. Das hat es auch gar nicht. Ich habe nachts geträumt, da ging die Zellentür auf, das muss ich dir erzählen. Weißt du, wer reinkam? Brigitte Bardot, Sophia Loren, splitterfasernackt. Sagt er, und du hast mich nicht geweckt? Sagt er, konnte ich nicht, du warst nur mit dem Fahrrad unterwegs. In Alsterdorf, muss ich euch nur erzählen. Da sitzen zwei in der Zelle, sagt der eine, du bist wie mal Kaufmann, sagt er, finde ich prima. Pass auf, du bist Kunde, ich bin Kaufmann, sagt er, finde ich prima. Pass auf, du musst jetzt reinkommen. Pass auf, ich komme jetzt. Moin, ich hätte gern zwei Flaschen Blumenkohl. Sagt er, das ist doch Blödsinn, das ist Quatsch, das geht doch gar nicht. Komm, geh noch mal raus, komm noch mal frisch rein. Pass auf, ich komme jetzt noch mal frisch rein. Pass auf, ich komme jetzt. Moin, ich hätte gern zwei Flaschen Blumenkohl. Sagt er, ich habe eben gesagt, das ist Blödsinn, das ist Quatsch. So, komm, jetzt machen wir es umgekehrt. Jetzt bin ich Kunde, du bist Kaufmann. Sagt er, finde ich prima. Aber du musst auch reinkommen. Pass auf, ich komme jetzt. Guten Morgen, ich hätte gern zwei Pfund Blumenkohl. Ja, haben Sie Flaschen dabei? Ja, Freunde. Freunde, singen möchte ich heute Abend nicht. Nein, mein Arzt hat mir das Singen verboten. Er wohnt bei mir im gleichen Haus. Kann man ja auch verstehen. Singen ist ja nicht ganz einfach, nicht? Heute wird so alles in Platte geritzt, was nur einigermaßen gesund husten kann. Ist es nicht so? Nee? Deshalb sage ich, eine Fistel macht noch keine Stimme. Ist doch wirklich so. Denkt an den Tenor, der in der Staatsoper da die Liebesarie proben soll. Sagt der Intendant, Mensch, das Kind nochmal, das klingt ja fürchterlich, haben Sie noch nie geliebt? Doch, Herr Intendant, aber noch nie dabei gesungen. Sehen Sie, ich wollte damals Tenor werden, ich hatte eine Freundin, die sagte zu mir, werde du mal lieber Bass, die kommen viel tiefer. Hat sie recht? Singen ist tatsächlich nicht ganz einfach, Freunde. Es gibt heute Leute, die bilden sich ein, sie können singen nur, weil sie Beine wie ein Kanarienvogel haben, das ist doch gar nicht wahr. Sehen Sie, ich habe damals eine wunderschöne Zeit mitgemacht mit meinem Freund Kammersänger Uwe Seeler. Wir haben im Kirchenchor von Castrop Rauxel gesungen. Es war eine wunderschöne, eine erhebende Zeit. Da sind die Leute anschließend zum anderen Glauben übergetreten. Es war also eine wunderschöne Zeit. Aber ich würde sagen, bevor wir diese kleine Platte umdrehen, nehmen wir es kräftig wieder ein zur Brust. Es gehört sich so. Und ich verabschiede mich erstmal mit dem alten Hamburger Schlachtruf. Bye, bye. Wenn hier ein Putt mit Bohnen steigt und du ein Putt mit Brü, lot ich den Putt mit Bohnenstone und tanz mit mir Marie. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Und wenn Marie nicht tanzen will, dann weit ich, wat ich tau, dann stopp ich sie in Hobersack und bin im Bobentau. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Und wenn sie denn auch Bein deit, ach, lebe Mann, muck ab, dann bin ich eben noch faster to und set mi Boben ab. Zack! La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Seid fröhlich. Garibaldi, der Erfinder des Schnellkochtopfes, hat einmal gesagt, der verlorenste aller Tage ist der, an dem man nicht gelacht hat. Hat er recht. Aber Freunde, bevor wir wieder so ein klein bisschen zusammenkommen, eine sehr wichtige, eine sehr dringende Durchsage. Der Fahrer des Wagens HHYL290 möchte dringend zu seinem Fahrzeug kommen. Er steht über einem offenen Kanalloch. Unten drin sitzt ein Arbeiter, der möchte gern Feierabend machen. Dass ihr nicht denkt, er hätte da unten geschlafen, obwohl es immer so schön heiß wäre, schläft, kündigt nicht. Aber ich bin der Meinung, wenn man schon bei der Arbeit schläft, kann man zumindest vom Geschäft träumen. Ne? Kinder, Arbeit macht das Leben schön. Ich könnte stundenlang zugucken. Der einzige Nachteil der Arbeit, man hat keine Zeit zum Geld verdienen. Und es dreht sich heute alles ums Geld, wenn wir ehrlich sind. Es gibt heute Leute, die haben so viele Goldblomben im Mund, die schlafen nachts mit dem Kopf im Safe. Andere gehen in den Wald, hängen sich auf, damit sie wenigstens einmal auf den grünen Zweig kommen. Sehen Sie, ich habe jetzt eine Goldader entdeckt, ich spekuliere auf Minen. Ja, ich stelle mich mittags um 12 vor die Börse, wenn einer rauskommt mit der fröhlichen Miene, den pumpe ich an. Schon mein Großvater sagte immer, Kredit ist besser als Bargeld. Ja, das ist ja was dran, ne? Sind Sie bekannter von mir? Traf ich kürzlich. Ich sag, wie geht's seinem Sohn? Ach, also die beiden letzten Raten an die Hebamme, dann gehört er uns. Nicht, es dreht sich ums Geld. Oder denkt an diesen Hotelier da in Rimini. Der wird von einem Reporter gefragt, ob er deutschfeindlich sei. Sagt er, Mama mia, Signore, was Sie von mir denken, jetzt mitten in Saison. Waren Sie da unten mal im Urlaub im Süden? Ich war da, ich wollte erst nach Kanada. Ich habe gedacht, kann er hier nicht, kann er da? Nee. Waren Sie mal im Süden da unten? Da ist das so heiß, da ist das so trocken. Da laufen die Bäume den Hunden nach. Das ist irre. Es ist irre. Da unten geben die Bauern ihren Hennen Eiswürfel zum Fressen, nur damit sie gerne gekochten Eier legen. So heiß ist das doch. Fahren Sie mal hin, da unten in den Süden, Marokko, Sahara. Kennen Sie das? Ja. Kennen Sie die Sahara? Ja. Unwahrscheinliche Parkmöglichkeiten, also. Links, wenn man reinkommt, die eingemachten Könige, die Pyramiden. Auf der anderen Seite der heiße Sand, wo die Neger ihre Eier braten. Fahren Sie da mal hin. Unwahrscheinlich. Ein Strand, da geht das Wasser bis ans Ufer und da badete ein Pärchen und im Getümmel rief sie mir rüber, Schätzchen, siehst du, wie mich die Wellen küssen? Ja, sagt dann draußen brechen sie dafür. Es hat sich alles geändert heute, sage ich immer. Sehen Sie, die Zukunft ist auch nicht mehr das, was sie früher mal war, ne? Sehen Sie, ich habe damals an den Klapperscheuch geglaubt, da musste ich schon Alimente zahlen. Die Kinder heute in der Schule haben Sexunterricht. Ich meine, ich finde das ganz doof, denn man soll ihnen nur keine Hausaufgaben aufgeben. Und hör zu Hause. Denn die Eltern, die nachsehen, die laufen euch jedes Mal schamviolett an. Doch schlimm, ist doch schlimm. Da sagt die eine alte Jungfer zur anderen, die heutige Jugend ist so verrückt. Oh, ist die heutige Jugend verdorben. Tja, sagt die andere, heute müsste man jung sein. Nicht? Oder die beiden Rentner, die auf der Bank sitzen, da schlendert ein Teenager vorbei. Dem einen, dem wuchs schon das Gras aus der Tasche, ihr kennt das. Ne? Und der andere sah so aus, als wäre ihm der Sargdeckel schon dreimal ins Gesicht gefallen. Nicht? Und da schlenderte so ein Teenager vorbei im Minirock. Nicht? Sagt der eine, wenn ich das sehe, wird mir ganz warm ums Herz. So bei der möchte ich noch mal 20 sein. Sagt der andere, bist du mir Schucke? Wegen der 5 Minuten noch mal 45 Jahre arbeiten, du? Da ist wirklich was dran. Wir kommen auf unsere Jugend zu sprechen. Da sagt der eine, wann hast du zum ersten Mal ein Mädchen geliebt? Sondern lass mich mal überlegen, das erste Mal? Das, mit 6 Jahren. Mit 6 Jahren, Menschenskind, was hast du dabei empfunden? Sagt er, weiß ich heute doch nicht mehr. Ich war damals stinkbesoffen. Mit Kindern kann man auch zauberhafte Sachen erleben. Ne? Da stehen drei kleine Hamburger Jungs zusammen. Sagt der eine, ich habe eine Freundin, die ist 4. Sagt der eine, ich habe eine Freundin, die ist 5. Sagt der dritte, ich habe eine Freundin, die ist 6. Oh, sagen die anderen, viel zu alt. Ja, die hat aber Temperament wie eine 3-Jährige. Unsere Kinder oder drei Hamburger Jungs kommen zur Schule. Drei Buben, Drillinge. Sagt der Lehrer, stellt euch mal vor, wie heißt ihr? Ich heiße Heini Müller. Und du, Fritz Müller. Und du, Max Müller. Ja, hör mal zu, deine Brüder sprechen so hell und du so dunkel. Wie kommt denn das? Ja, meine Mutter hatte damals nur 2 Zapfstellen und ich muss immer die Bärenmarke saufen. Kinder wie die Bilder, was? Da steht die Kleinste in der Schule auf und sagt, Frau Lehrerin, kann meine Mami schon ein Kind bekommen? Wie alt ist deine Mami? 39. Natürlich kann sie ein Kind bekommen. Dankeschön. Frau Lehrerin, kann meine große Schwester auch ein Kind bekommen? Wie alt ist deine große Schwester? 18. Ja, natürlich kann sie ein Kind bekommen. Dankeschön. Frau Lehrerin, kann ich auch schon ein Kind bekommen? Nur du Dummerchen, du bist doch viel zu klein, du bist noch viel zu jung. Da steht in der letzten Reihe einer auf und sagt, siehst du, ich hab's dir gleich gesagt, wir brauchen nicht aufzupassen. Kinder wie die Bilder. Was? Da sagt die kleinste Mami, Mami, wie wir zusammenleben, ist eigentlich genau wie bei den Tieren. Könnte man sagen, Mami, Mami, dann bin ich zum Beispiel das Kälbchen. Naja, so ungefähr. Und du bist die Kuh, Mami. Naja, so kann ich mir vorstellen. Und Papi ist der Bulle, nicht? Nein, Papi ist der Ochse, der Bulle wohnt 3 Häuser weiter. Kinder wie die Bilder. Oder am Rhein, müsst ihr euch vorstellen. Am Rhein geht der Papi mit dem Kleinsten spazieren. Hinter einem Gebüsch entdecken sie ein Pärchen. Nackelig. Die machen so ein bisschen EWG. Kennt ihr? Europäische Wiesengymnastik. Sagt der Kleine, Papi, guck mal da. Guck da nicht hin, wer weiß, woher die sind. Papi, aus dem Rheinland sind die aber nicht, die schunkeln ganz anders. Oder ihr erinnert euch ja noch ganz genau an unsere Hamburger Attraktion, dieses deutsche Derby hier in Horn, ne? Die Lehrerin ging mit den Kleinsten, mit den ABC-Schützen, mit den Jungs auf die Rennbahn, zeigt ihnen alles, Führung, Stallung, Hindernisse. Plötzlich sagte eine Frau Lehrerin, ich muss mal. Dann sagt sie, wer von den Buben muss noch? Es melden sich verschiedene, dort geht mal rein, da steht's dran, Männer. Verschwinden alle, plötzlich kommt der eine wieder und sagt, Frau Lehrerin, das geht nicht, wir kommen da nicht dran. Ist viel zu hoch. Dann sagt sie, wart, ich helfe euch. Geht mit denen rein, knöpft den einen in die Hose auf, hebt sie alle hoch. Plötzlich sagt sie zu einem, Bub, du bist aber schwer. Bist du auch aus meiner Klasse? Nein, sagt er, ich bin der Jockey vom 3. Rennen. Müsst euch vorstellen. Danke, danke, ist genügt, ja. Danke. Das andere, nee. 2 Jockeys, sagt der eine. Was kriegt denn dein Pferd so zu fressen? Sagt der Hafer, nur vom Besten. Und deins? Whisky, nur vom Besten. Schon mal gewonnen? Nein, sagt er, gewonnen noch nicht. Aber mein Pferd ist immer das Lustigste beim Start. Nicht und vor den Stall und da sammelte einer Pferdeäpfel. Da sagt einer, was wollen Sie denn damit? Sagt er, nehme ich mir nach Hause, streue ich über die Erdbeeren. Sagt er, komisch, wir nehmen immer Zucker. Nicht? Oder denkt zum Beispiel an die beiden unehelichen Söhne von Adele Sandrock. Der eine humpelte so ein bisschen mit der Zunge. Die trafen sich, sagte eine, warst du? Sagt er beim Arzt, was fehlt dir denn? Sagt er, Prostataentzündung. Was denn das? Sagt er, ich pinkel so, wie du sprichst. Ihr müsst tatsächlich mal unter Leute gehen, es ist also irre. Man kann was erleben, muss ich euch erzählen. Ich war kürzlich in einem Lokal, das war also an sich eine ganz doofe Sache, ein ganz, ganz vornehmer Laden, stinkt vornehm. Also da gaben sich die Kellner gegenseitig Trinkgeld. Ein irrer Laden. Toller Laden. Und muss ich euch schildern, da saß also ein Herr an der Bar. Große, impotente Erscheinung. Schmalbrüstig, blutarm, arbeitsvoll. So eine richtige frohe Natur, sinnesvoll durchkonstruiert. So ein richtiger Klosterfrau Melissenkörper. Ihr kennt diese Typen. Ein irrer Typ. Und er war oben schon so ein bisschen weg. Man nennt das ja heute Striptease auf höchster Ebene. Nicht? Und er hatte so hier auf der Oberlippe dieses Sauerkraut, kennt ihr so. Er sah so aus wie Einstein nach der Wurmkur. Also, unwahrscheinlich. Und die Kapelle spielte so schön diesen alten Evergreen von Erna Sack, der Mond von Wanne Eickel. Es war also unwahrscheinliches Flair in diesen Räumlichkeiten dort. Und an einem dieser Tische, da saß eine Blondine. Sowas von Blondine. Bei der kam die dunkle Vergangenheit schon wieder durch. Ein Rasseweib, also gegen dieser Lollo aus wie der Glöckner von Notre Dame. Die war so in dem Alter, wo die Rose wieder zur Hagebutte wird. Kennt ihr? Ein unwahrscheinliches... Und die schielte. Oh! Die schielte. Die hatte so diesen Hausfrauenblick. Links nach der Wäsche, rechts nach den Klammern. Kennt ihr? Oh! Schlimme Frau. Schlimme Frau. Und die hatte einen Mund. So was Großes von Mund habe ich noch nicht gesehen. Die konnte beim Küssen nebenbei Liebling sagen. Also, sowas von Frau, also irre. Und herrliche Reklamehügel, also gut besuchte Bluse, ein Dekolleté, also die trug den Nabel als Brosche, also unwahrscheinlich. Nicht? Und ehrgeizige Unterpartie. Nicht? Die trug einen Minirock, das war kein Minirock, das war eine Popo-Manschette, also so ein ganz kleiner Apparat, ne? Und er rutschte plötzlich von seinem Hocker runter und zwingte so, wie so ein Linksaußen auf sie drauf los, so nach dem Motto, mach Gevatter, wir essen zeitig, die Nacht ist die Mutter der Sünde, kennt ihr? Unwahrscheinlich machte seinen Bückling und sagte, darf ich bitten oder wollen wir erst tanzen? Ihr müsst in solche Lokale gehen, es ist also irre, da kam einer rein, der sagt, Herr Ober, ich möchte gern dinieren, sagte, tut mir leid, die Nieren sind leider alle. Wenn Sie gern was anderes. Sagt er, wie ist es denn mit Zunge? Nee, sagt er, was andere Leute schon im Mund gehabt haben, das mache ich nicht. Nee? Etwas weiter saß ein Pärchen, so ein junges Pärchen, der gab mir die Karte rüber und sagte, Liebling, was möchtest du denn gern? Ja, sagst du, du weißt doch, was ich gern möchte. Ja, das weiß ich auch hin und wieder. Müssen wir auch was essen? Das möchte ich nicht. Ein anderer Herr kam rein, sagt er, Ober, haben Sie Schnitzel? Sagt er, ist gerade ausgegangen. Haben Sie Rumpsteak? Ist gerade ausgegangen. Haben Sie Eisbein? Ist gerade ausgegangen. Haben Sie Asthma? Muss ich mal nachfragen. Ein anderer Herr hatte sich ein Steak bestellt, sagt der Ober, das Steak stinkt. Da geht der Ober 3 Schritte zurück und sagt, jetzt auch noch. Ein anderer Herr schrie aus der Ecke, Herr Ober, das Brot schmeckt aber nach Eisen. Ja, sagt er, muss man eine die Flinte ins Korn geworfen haben. Ihr müsst mal in solche Lokale gehen. Er sagt, Herr Ober, kommen Sie mal her, hier ist ein Haar in der Suppe. Können Sie sich etwas Ekelhaftes vorstellen als ein Haar in der Suppe? Ja, mein Herr, umgekehrt. Ja, pass auf! Nein, Freunde, das muss ich euch noch erzählen. In diesem Lokal, da saß ein älteres Pärchen und die hatten sich so ein deutsches Haustier mit einem Bein bestellt. Ihr kennt die aber gerade, diese Gummiader, diese halben Hähnchen. Und der Ober kam an mit dieser Handbowle, mit diesem Wässerchen, Zitronenwässerchen, stellte das ganz elegant hin und sie sagte, na Liebling, ich habe wieder was zu trinken bestellt. Ich sagte, nee. Ja, was ist denn das da? Sagt er, weiß ich nicht. Ich muss mal den Ober fragen. Herr Ober, kommen Sie mal her hier. Was ist denn das hier? Gnädige Frau, das ist zum Händewaschen. Siehst du, sagt er, wer dumm fragt, kriegt eine dumme Antwort. Ja, Freunde, man muss tatsächlich unter Leute gehen. Oder, wenn ihr ausgehen wollt, geht mal zum Arzt. Ihr könnt was erleben. Ohren auf, Augen auf, immer. Ich saß bei meinem Arzt im Wartezimmer. Nee, plötzlich sagt eine gegenüberliegende Dame, oh, sagst, ich glaube, mein Fuß ist eingeschlafen. Ich sag, nee, die Gefahr, dem Geruch nach zu urteilen, müsste der schon tot sein. Mein Arzt ist eine Kanone, kann ich euch sagen. Der hat jetzt kürzlich einen 3 Wochen auf Gelbsucht untersucht, bis er plötzlich feststellt, das ist ein Chinese. Irrer Typ. Kommt eine Frau zum Psychiater. Der Psychiater nimmt sie an die Brust, reißt sie die Kleider runter, zwingt sie auf die Couch, auf diese Knutschkiste, nicht? Geht mit ihnen in den sexuellen Clinch. Die beiden ziehen sich wieder an, sagt der Psychiater, so gnädige Frau, das war mein Problem. Welches ist ihrs? Jemand eine Frage dazu? Kommt einer zum Arzt, sagt der Doktor, können Sie mich mal untersuchen? Ich habe das Gefühl, alle Leute ignorieren mich. Sagt der Doktor, der Nächste bitte. Fragt der Doktor, na mein Herr, wie geht's Ihnen? Ach, sagt er, uns geht's gut. Sie sagt, wieso uns? Ja, sagt er, meinen Gonokokken und mir. Wo haben Sie die Dinger denn her? Herr Doktor, ob Sie es glauben oder nicht, von einer Nonne. So, was haben Sie dagegen unternommen? Sagt er, ich bin aus der Kirche ausgetreten. müsst tatsächlich unter Leute gehen. Ich sage euch das immer wieder. Zauberhafte Sachen kann man erleben. Ich war kürzlich eingeladen auf einer Party. Das ist ja modern heute, man geht ja auf Partys. Das war eine stinkfeine Party bei Milliardären. Ich meine, ich habe nichts gegen Milliardäre. Die sind ja auch mal ganz klein angefangen als Millionäre. Und das war in der holsteinischen Schweiz. Und ich bin also dorthin gefahren. Ich habe so ein ganz kleines Auto, so links und rechts meine Genitalien in Gold drauf. So ein irres Auto, also wenn man links den Scheibenwischer rausmacht, kommt aus dem Reserverad das Wort zum Sonntag. Also ein unwahrscheinliches Auto. Ich bin also dann hochgefahren, diese Terpentinen, zu dieser Villa. Zu beiden Seiten standen die großen Kadaver. Ne? Die gnädige Frau kam mir entgegen im bordellroten Kleid. Ah, das war eine stinkfeine Person, die hatte einen Ring auf, so in der Mitte so einen großen Rabbiner drumherum, viele kleine Antisemiten. Ja, das waren feine Leute, die konnten jeden Abend in der Prostitutionsloge sitzen. Ja, bitte, die hatten so ein kleines, aber gut gehendes Herreninfektionsgeschäft und so im Laufe dieser Party kam ich dann auch mit der gnädigen Frau ins Gespräch und fragte sie, gnädige Frau, waren Sie dieses Jahr denn schon im Urlaub? Auch wenn sie an sich hatte mein Mann mir ja eine Weltreise geschenkt, aber ich wollte dann doch woanders hin. Ich sag, wo waren Sie denn? Wir waren in Italien. Haben Sie sicherlich den Brenner überfahren? Ja, sagt sie, wir haben halt überfahren, aber ob der Brenner hieß, also. Ich sag, gnädige Frau, wenn Sie schon in Italien waren, dann sind Sie doch in Rom gewesen. Ach, sagt sie, Rom, ist das eine zauberhafte Stadt? Ich sag, waren Sie auch im Kapitol? Nein, im Kino waren wir nicht, das war uns zu heiß. Gnädige Frau, waren Sie denn auch im Vatikan? Im Vatikan waren wir auch. Na, wie hat Ihnen denn der Papst gefallen? Auch wissen Sie, er ist ja ein furchtbarer, der Kerl, nicht? Aber Sie, du. Ich sag, gnädige Frau, wenn Sie schon in Rom gewesen sind, ist noch ein Katzenfunk rüber nach Venedig. Ach, sagt sie, Venedig. Oh, so die Säuferbrücke. Aber immer schlechtes Wetter, die Straßen standen ewig unter Wasser. Und in einer Ecke, das war also schon früh morgens, da standen drei Playboys. Das war international da, das war ein Ami, ein Schotte und ein Franzose. Die standen so in der Ecke und fachsimpeln, einer gab mehr an als der andere. Ne? Sagt der Ami, wenn wir haben bei uns in Amerika Clubabend, wir reiten in die Prairie auf unserer Farm, wir legen Revolver an Garderobe ab, wir speisen wie die Nieren, wir legen anschließend Revolver neben Teller, wir halten Revolver an Schläfe. Risiko, ein Revolver ist geladen. Sagt der Schotte, wenn wir haben bei uns in Schottland Clubabend, wir fahren mit eigenen Wagen in die schottischen Berge, Serpentinen hoch, oben Bungalow, wir speisen wie die Nieren, wir fahren anschließend runter mit eigenen Wagen, Risiko, aus einem Wagen sind Bremsen ausgebaut. Sagt der Franzose, wenn wir haben bei uns in Frankreich Clubabend, wir machen ein wenig Suppe. Plötzlich kommen Negerinnen, so viele Negerinnen wie Clubmitglieder. Sie machen Striptease. Und wenn sie sind, plötzlich nackelig. Sie schlüpfen bei uns unter den Tisch und machen ein wenig, wie sagt man, L'amour français? Sagt der Schotter, und warum ist Risiko? Sagt der eine ist Kannibalen. Jäger geht in den Wald, trifft da drei Zwerge. Sagt er, was macht ihr denn hier? Sagt er, wir arbeiten hier. Sagt er, so. Wer seid ihr denn? Sagt er, wir sind die sieben Zwerge. Sagt er, hör mal zu, ihr seid doch nur zu dritt. Ja, sagt er, eine, keine Leute. Ja, ich möchte mich also damit. Na, bitte, wir kommen ins Unendlich. Danke. Ich würde sagen, Freunde, bis zum nächsten Mal verbleibe ich hier. Fitz Asmussen. Darin gibt es viele Mädchen ja zum Lieben, aber heiraten nicht. Auseinander zu gehen, wenn die Hoffnung nicht fährt auf ein Niederlied.